Das ist in der Tat ein Novum. Es bedeutet, dass sich die geschützten Flächen an Land nahezu verdoppeln müssen. Bisher 17%, bei den Meeren fast vervierfachen. Bisher knapp 8%. Wenn das gelänge, dann wäre ein sehr bedeutsamer Schritt zum Erhalt von Biodiversität geschafft, weil Naturschutzgebiete funktionieren, wenn sie gut verwaltet werden und die dort oder darum herum lebenden Menschen einbeziehen. Mehr dazu in Kapitel 6. Ebenfalls wichtig ist die Passage zur Renaturierung von degradiertem Land, Ziel 2. Bis 2030 sollen davon 30% wirksam wiederhergestellt sein. Die Rate, mit der sich invasive Arten ansiedeln, die überall auf der Welt großen Schaden anrichten können, soll sich bis 2030 genauso um die Hälfte verringern, Ziel 6, wie das Risiko von Pestiziden und hochgefährlichen Chemikalien, Ziel 7. Schließlich ist geplant, naturschädliche Subventionen bis 2030 um 500 Milliarden Dollar pro Jahr zurückzufahren. Ziel 18. Es finden sich also einige sehr relevante und konkrete Maßzahlen in dem Dokument, mit denen so nicht zu rechnen war und deren Erreichen tatsächlich viel bewirken könnte. Wie überhaupt fast alles, was für den Biodiversitätsschutz wichtig ist, darin mindestens Erwähnung findet. Auch auf die Bedeutung der indigenen Völker und Gemeinschaften für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Natur wird verwiesen. Ziel 22. Sie sollen in alle Entscheidungsprozesse einbezogen werden und Zugang zu allen wichtigen Informationen haben.